Welt der größte Stadtprimat. In dem Land, das in der Tat fast keine Kinder mag. Voll nach Denkbehinderter, hier wird kaum was hinterfragt. Hier lässt man es mit sich geschehen, aus Angst vor der Gefahr. Bewegungen schildern gewöhnlich und seltsam Gewinner und Nieten stimmen. Die Stimmen verbieten, Frieden bekriegen, lieben und lieben lassen. Lieben, hassen, Probleme lösen mit vielen Waffen, Intrigen schaffen, siegen, waffen. Alles voller Hunde, Kacke, Fastfood-Läden und Gestank an Politiker, Polizisten, Terroristen und Faschisten. Arbeitslose Praktikanten, unverstanden und verkannt in bunter Kleidung. Unterscheidung, Dampferbreitung und Vertreibung. Menschen, große Poster mit Posern in Unterhosen, Pose, nackte Frauen, die froh sind, übern Handy, Fettnarkosenamen. Werbesprüche, Geiz ist geil, lose Portemonnaie, Sock, vertraut Egoisten, kopiertes, geklautes, geraubtes Wissen. Überwachung unter Dach und Fach und keinen Schein zu jucken. Bald ist die Kamera immer da, immer nach dir am Gucken. Alles wird gespeichert, erleichtert all deine Telefonate, alles online. Berlin, willkommen im Sonnenschein. Willkommen im Sonnenschein. Was ist bloß im Großstadtdschungel los? Ich bin ein prima Stadtprimat, denn nicht in dem Blablabla-Karte. Denn was ist bloß im Großstadtdschungel los? Mein Kopf ist voll Kaka-Zitaten, die mir mein Gehirn anbraten. Lass gut sein, die haben den Weitblick, denn der Druck scheint für sie allein und einzig. Der Zusammenhang bleibt dir verschlossen, du was du tun musst, kannst du nicht lassen. Der Versuch zu verstehen, vergib mir's vergeblich. Erheb oder ergib dich dem Stummsinn als Erlebnis. Stell deinen Kopf ab und den Fernseher ein. Werd einer von vielen und sei nie mehr allein. Armut und Reichtum, Vorleid und Leistung, ehrlich und Lügner in Angst und geborgen. Leben lassen und morden am Abend, am Morgen geboren, gestorben, vergelten, vergeben. Freude, Depression, Sterbe, Hilfe, wiederbeleben. Lebt ihr schon? Alles voller Zombies, Autos, Hupen, Wut und alles laut. Muss meine Kinder weinen laut, muss beiden Fäuste hauen drauf. Muss nähren die Schauen, ist es Boulevard, das ist Wahns Boulevard. Jetzt Geschwätze, Bezetze, Kresse. Ganze Gülle in Hülle und Fülle von jedem Zeitungsladen. Kommst du rein in der kompletten Großstadt, kannst du darin baden. Lass dich beriesen, vermiesen, zieh noch ein paar weiße Priesen. Geh rein in den Kiez und lass dich in Neukölln erschießen.